Heel John Cena, genial oder Enttäuschung? Jetzt, hier im Wrestling Quartett. Einen schönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum Wrestling Quartett, dem Podcast von und mit euch hier bei wrestling-infos.de. Ein Moderator, zwei WE-Teammitglieder und du. Ich bin wie immer der Rodek und führe uns durch den heutigen Podcast. Damit aus dem Wrestling-Duo unser Wrestling-Quartett wird, brauchen wir natürlich noch zwei weitere Teammitglieder. Und heute haben wir gleich zwei Debütanten im Wrestling-Quartett. Eifrige Zuhörer haben seine Stimme bestimmt schon mal in diesem Format gehört, nur eben als Sprachnachricht. Er ist einer unserer Vorpiller im Wrestling-Quartett-Format. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hier ist er, unser Tobi 180, der Tobias. Hallo, wie geht's dir? Hallo, mir geht's bestens und ich freue mich, dabei zu sein. Und wie eben schon erwähnt, feiert auch unser zweiter Gast heute seine Premiere im Wrestling-Quartett. Für alle TNA-Liebhaber unter euch ist er absolut kein Unbekannter. Viele von euch spielen WWE 2K25 auch schwer, andere auf normal und er eben auf easy. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hier ist er, unser Easy D, der Daniel. Hallo, wie geht's dir? Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr und darüber müssen wir nochmal sprechen, ob ich WWE 2K auf easy spiele. Alles klar, das machen wir dann nach dem Podcast. Unsere Zuhörer kennen den Ablauf von diesem Podcast ja bereits, aber dennoch gibt es hier eine kleine Zusammenfassung für euch. Ich spiele eine Sprachnachricht ab, fasse das Ganze kurz zusammen und ihr habt dann die Möglichkeit, darauf zu reagieren und eure Meinung dazu zu äußern und gerne auch Dinge hinzuzufügen, wenn ihr denn möchtet. Und wie immer machen wir das Ganze abwechselnd und beginnen mit Tobi, danach ist Daniel dann dran, dann Daniel, Tobi und so weiter, bis wir fertig sind. Alright, nachdem das nun erledigt ist, würde ich sagen, dass wir auch schon zu unserer ersten Sprachnachricht des Abends kommen. Und diese ist, ja, wie soll es auch anders sein, von unserem Wrestling-Quartett-Urgestein Jace, an den hiermit natürlich auch ein paar Grüße rausgehen. Bitteschön. Es ist perfekt. Es ist einfach perfekt. Dieser komplette Run ist einfach nur genial. Und ich liebe es, was sie bei WrestleMania gezogen haben. Okay, vielleicht hätten wir Travis Scott nicht unbedingt gebraucht, aber das generelle Konzept, eine Mania zu bringen, bei der sie vorher ankündigen, dass was sie machen werden, in Form von Jocinas Promo, dass die Fans damit nicht happy sein werden und dass so der komplette Kern des Heels ist, Wrestling für alle kaputt zu machen. Und es funktioniert halt einfach. Also, ich weiß halt nicht, ob es mit mir so ging, aber WrestleMania, der Main Event von Nacht 2, hat einfach genau das getan, was er sollte. Und es ist einfach so, keine Ahnung, der Heel-Turn macht Bock. Es gibt schon ein paar kleinere Dinge daran, die einfach ein bisschen die Vorfreude nehmen. Aber an sich ist diese ganze Storyline von John Cena eine der besten Storylines, die wir im kompletten Jahrzehnt hatten. Alright. Vielen lieben Dank, Jace. Also, Jace findet es absolut perfekt. Und geht sogar so weit zu sagen, dass das eine der besten Storylines ist, die wir im kompletten Jahrzehnt hatten. Gut, jetzt sind wir im Jahr 2025, also könnte man sagen, dass aus seiner Sicht eine der besten Storylines der letzten 5 Jahre ist. Tobi, gehst du damit? Kannst du die Freude von Jace verstehen? Bitteschön. Ich kann das so gar nicht nachvollziehen, was Jace hier gerade erzählt. Aus meiner Perspektive ist es tatsächlich eher so, dass dieser Main Event sehr enttäuschend war. Natürlich kannst du einen John Cena nicht clean gewinnen lassen, der jetzt die letzten 7, 8 Jahre kaum ein Match gewrestelt hat und nun wieder da an der Spitze stehen soll. Aber dann kannst du ihn auch nicht mit einem Travis Scott gewinnen lassen, wenn vorher ein The Rock im Raum war. Da kann Cena wahrscheinlich selber nichts für, aber hinterlässt dann doch sehr faden Beigeschmack. Andersrum, wenn er sagt, es ist die beste Storyline der letzten Jahre, da hatten wir die letzten Jahre mit der Bloodline-Storyline doch eine sehr viel tiefer gehende und sehr viel interessantere Storyline, die auch zwangsweise deutlich länger ging. Alright. Vielen lieben Dank, Tobi. Daniel, du bist ja jetzt eigentlich eher so der TNA-Guy, ne? Und hast aber gesagt, Entschuldigung, hast aber gesagt, bei dem Thema John Cena bin ich absolut drin, ich habe die komplette Karriere mitverfolgt und da würde ich ganz gerne mit am Start sein. Was möchtest du denn zu dem sagen, was wir gerade von Jace gehört haben? Bitteschön. Also ich würde ihm zum Teil zustimmen und zum Teil Tobi zustimmen. Und zwar in dem Sinne, weil ich nicht denke, dass es die beste Storyline der letzten 10 Jahre war. Und da würde ich Tobi zustimmen. Da hatten wir halt mit der Bloodline-Storyline etwas viel größer aufgebautes und viel langwieriges aufgebautes als das jetzt. Das ist ja dann doch eher kurzlebig. Allerdings hat es mich als jemanden, der WWE selten verfolgt oder wirklich wenig verfolgt, dazu bewegt, tatsächlich die Road to WrestleMania zu verfolgen und auch WrestleMania zu verfolgen, weil, ja, wie ich dir schon erzählt habe, habe ich halt John Cena schon seit Anfang seiner Karriere mir angeschaut, weil es halt so die Zeit war, wo ich wirklich viel Wrestling konsumiert habe als junger Kerl. Und ich fand es teilweise sehr interessant. Ich fand es teilweise auch die Promos teilweise gut. Es war teilweise wirklich auch, ich sag mal, es liegt ihm ja jetzt mehr in seinem Alter, in dem er jetzt ist und dadurch, dass er lange Zeit nicht gewrestelt hat, eher als Heel zu wresteln als Face. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier die beste Storyline der letzten 10 Jahre gesehen haben. Und da kann ich nicht mitgehen. Da gab es mit sicherlich bessere und länger aufgebaute als das. Es war zum Teil wirklich gut, es war zum Teil interessant, aber halt nicht die beste. Alright. Vielen lieben Dank für eure Ausführungen. Ich würde sagen, dass wir dann einfach straight weitermachen und zur nächsten Sprachnachricht kommen. Und diese ist von Philipp Fromm, an den auch gleich mal ein paar besonders liebe Grüße rausgehen, weil er uns genau wie Daniel Greeno, der auch gleich noch zu hören sein wird, bei den letzten House-Shows mit Berichten und Fotos unterstützt hat. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bitteschön, hier ist Philipp Fromm. Hier ist Cena, genial oder Enttäuschung? Ja, momentan einfach irrelevant. Die Idee dahinter ist tatsächlich eigentlich gut. Cena hat als Heel damals sein Debüt gefeiert bei der WWE und war dann, wie lange, 20 Jahre, glaube ich, Face und das Gesicht auch teilweise der WWE. Und ja, ist natürlich Fanliebling. Eigentlich genial, so dass er am Ende seiner Karriere nochmal als letztes Mal als Heel auftritt. Eigentlich cool. Auch wenn man allerdings weiß, dass es nicht so bleiben wird. Also ich denke, nachdem er sein allerletztes Match in der WWE gemacht hat, dass er dann halt wieder als Face nochmal auftauchen wird. Hin und wieder auch. Dann die Hall of Fame natürlich, ist auch klar, dass es da aufgenommen wird. Und ansonsten, ja, frage ich mich halt, in welche Richtung das gehen dann soll am Ende. Wird dann, keine Ahnung, Bron Breakker ihn den Titel abnehmen oder wer soll es denn lernen? Das ist halt die Frage. Wen wird Cena mit dem Titel am Ende pushen? Oder sagt Cena einfach am Ende so, ja, ich gebe den Titel jetzt freiwillig zurück. Das wäre natürlich auch eine Option. Das wäre aber ein bisschen mager so. Aber sonst finde ich das halt sehr schwierig, die Frage, ob das genial oder eine Enttäuschung ist. Alright, vielen lieben Dank, Philipp. Philipp findet die Frage an und für sich ziemlich schwierig, sagt aber auch, dass es momentan irrelevant sei. Er hat natürlich noch ein paar Dinge mehr gesagt, aber ich denke, dass man alles gut verstehen konnte und könnt. Und vielleicht könnt ihr ja noch auf das eine oder andere eingehen, wenn ihr möchtet. Daniel, was hast du zu dem zu sagen, was wir gerade von dem anderen Daniel gehört haben? Von Philipp gehört haben. Bitteschön. Das Irre war, das würde ich erstmal widersprechen, weil alleine aus dem Grund, dass John Cena der größte Star der letzten 20 Jahre war und ich glaube, auf einer Stufe mit ganz anderen Großen steht und das zeigen ja nicht nur seine Titel, die er jetzt gewonnen hat im Ganzen, sondern er war einfach das Gesicht des Wrestlings über viele Jahre und natürlich hat das jetzt auch nochmal für ein Echo gesorgt, dass er heel geturnt ist. Vielleicht, und ich habe da auch drüber nachgedacht, ist es super oder ist es schlecht und ich bin halt auch ein bisschen zwiegespalten in der ganzen Geschichte, aber im Endeffekt unterm Strich finde ich, ist es natürlich etwas, was sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, auch vielleicht großmögliche Aufmerksamkeit Und die Frage ist ja, und die stelle ich mir, wie wird das Ganze am Ende enden? Also wie, ich gehe auch davon aus, er wird wieder zum Faceturn, das ist klar, also es kann nur eigentlich darauf hinauslaufen. Frage ist, wie wird das? Und die andere Frage ist, wird er wirklich jemanden pushen oder ist das überhaupt der Sinn dieser Storyline? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass er den Titel am Ende gegen einen CM Punk verliert. Und ich sag mal als Beispiel, man hat auch über Jahre gedacht, wenn der Undertaker irgendwann bei WrestleMania verliert, wird er irgendwann jemanden damit pushen. Das war Brock Lesnar. Ja. So, und der brauchte auch nicht unbedingt einen Push zu dem Zeitpunkt. Und deswegen würde ich nicht mal davon ausgehen, dass er irgendwie damit pushen wird, sondern dass es vielleicht am Ende auf ein Finale gegen CM Punk hinauslaufen wird. Sehr interessanter Gedankengang. Das ist natürlich alles möglich. Wir werden es in der Zukunft erfahren. Erstmal vielen lieben Dank, Daniel. Tobi, ich leite die Frage einfach mal 1:1 an dich weiter. Bitteschön. Also, auch ich finde überhaupt nicht, dass das irrelevant ist, was Cena momentan macht. Erstens der Heel-Turn an sich und die erste Promo danach, die in Belgien war das, glaube ich, die waren noch richtig genial. Das hat Aufmerksamkeit erzeugt, weit über die Grenzen des normalen Wrestling-Konsums oder Konsens heraus. Das wurde in Mainstream-Medien berichtet. Natürlich ist das für die WWE Weltklasse. Und ja, auch ich bin der Meinung, er wird definitiv irgendwann wieder face-turnen. Und das auch noch bevor er sein letztes Match hat. Ich denke mal, der wird sein letztes Match auch noch als Face bestreiten. Die Frage ist tatsächlich, gegen wen? Ob er einen Punk den Titel abgibt, die ja, glaube ich, auch sich zumindest sehr respektieren, oder ob er einem jüngeren Talent die Chance gibt, das erste Mal WWE-Champion zu werden, oder ob er gar Cody Rhodes den Titel zurückgibt. Das lässt sich aus meiner Sicht noch gar nicht abschätzen. Aber ja, der Heel-Turn an sich war erstmal klasse, und was danach kam, hat diese Relevanz so ein bisschen in den Schatten gestellt, die er erst hatte. Okay, wir haben am Ende des Podcasts haben wir auch noch eine offene Runde und da können wir dann da auch noch so ein bisschen detaillierter drauf eingehen, wenn ihr denn möchtet. Dementsprechend erstmal auch vielen Dank an oder für deine Ausführungen, Tobi. Ich würde sagen, wir machen dann einfach gleich direkt weiter mit der nächsten Sprachnachricht und auch hier gehen wieder ganz besonders viele liebe Grüße raus, denn jetzt kommt der andere Daniel, nämlich Daniel Greeno. Bitteschön. So, also Thema John Cena Heel Turn. Ja, der Turn an sich war schon geil. Der wird in der Geschichte eingehen. Jetzt nicht als der beste aller Zeiten in meinen Augen, aber er war gut. War auch gut gemacht und alles. Was aber am Ende dabei rumkommt, tut mir leid, das ist, naja, gähnende Langeweile, nenne ich das mal so. Weil es ist eigentlich nur ein Angry Dad Cena, würde ich sagen. Der mit seinen Kindern schimpft, die ihn nicht respektieren und hast du nicht gesehen. Das ist so, als ob ich mit meinem 15-Jährigen sage, von wegen, ey, warum hörst du nicht auf mich? Weißt du, es ist nichts dabei Revolutionäres oder sowas. Dieses, ich zerstöre Wrestling. Tut mir leid, wo zerstört er Wrestling? Weil er da nichts Neues denen gibt und so? Nein, hätte er Wrestling zerstört, dann hätte er den Kampf irgendwie gegen Cody gar nicht richtig gekämpft, sondern auf andere Art und Weise gewonnen, deswegen für mich absoluter Flop, bin ich ganz ehrlich. Vielen lieben Dank, Daniel. Ja, Daniel findet, dass der Heel-Turn an und sich eigentlich ganz geil war, aber jetzt schon an gähnende Langeweile grenzt, wie er es gesagt hat, und am Ende sogar als absoluten Flop bezeichnet hat. Tobi, inwieweit kannst du denn da mit unserem Daniel Greeno d'accord gehen? Bitteschön. Zumindest den größten Teil ist das, was ich vorhin schon sagte, dass der Heel-Turn an sich und so die erste Promo danach sehr gut waren. Aber danach kam halt immer wieder dasselbe. Nicht John Cena gegen seinen Gegner, sei es Cody Rhodes, sei es jetzt Randy Orton, sondern vielmehr John Cena gegen das Publikum. Und das wird halt mit der Zeit, vor allem wenn man immer dasselbe erzählt, relativ langweilig. Insgesamt sehe ich das immer noch nicht als totalen Flop an, aber ich verstehe, was er meint. Ich bin da ja schon in Verlegenheit, ihm größtenteils recht zu geben. Alright. Vielen lieben Dank, Tobi. Oder wolltest du noch was sagen? Entschuldigung. Wollte ich jetzt nö, alles hier, gut. Hier wegrätschen. Dann kommen wir jetzt von Daniel zum Daniel und auch die Frage an dich. Daniel, kannst du Daniel verstehen? Bitte schön. Ach, er ist Daniel, natürlich kann ich ihn verstehen. Ja. Ich bin ja jetzt geneigt, ihm komplett zuzustimmen, aufgrund seines wunderbaren Vornamens. Aber ich möchte ihm dann doch widersprechen, insofern, dass es nicht ein absoluter Flop ist. Ich würde es eher darauf beziehen und ich denke, es ist natürlich, welche Erwartungen hatte man an einen Heel-Turn von Cena? Es wurde über Jahre gefordert. Das war ja teilweise schon so, der Ruf nach John Cenas Heel-Turn war ja teilweise schon der Running Gag überhaupt im Wrestling. Und ich denke, da waren natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Erwartungen dran geknüpft. Ich sag mal, von der Präsentation, von einer veränderten Musik, von einem veränderten Auftreten. Klar, und das hat sich jetzt natürlich sehr eindimensional, zieht es sich hin. Wie Tobi auch gerade schon sagte, es ist einfach nur noch John Cena gegen das Publikum bei jedem Auftritt. Was natürlich schade ist, aber ich würde es trotzdem nicht als kompletten Flop bezeichnen, weil ich auch denke, es scheitert vielleicht auch ein wenig an den hohen Erwartungen. Und deswegen würde ich da etwas fairer draufschauen und es nicht komplett als Flop bezeichnen. Es ist aber dann teilweise schon sehr zäh, dadurch, dass er halt so wenig aus dem Charakter macht. Und wir alle wissen, er kann es auch besser. Ja, das stimmt. Ich habe dazu am Ende dann noch ein bisschen was zu sagen. Deswegen halte ich mich hier auch noch erstmal zurück. Dann auch erstmal vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, dass wir zur nächsten Sprachnachricht kommen. Das geht ja hier heute zack, zack. Und damit ist auch recht herzlich gegrüßt der Samo. Und der hat nämlich Folgendes zu sagen. Bitteschön. Hallo, schönen Gruß aus Hamburg. Ich hoffe, euch geht's gut. Diesmal geht's um Cena und seinen Heel-Turn. Ich muss sagen, ich sehe das teilweise zielgespalten, auch weil ich da halt auch sehr emotionalisiert bin durch Cena, was ja auch eigentlich zum Vorteil ist, weil ich gehöre zu den Kindern, die Cena halt miterzogen hat, wo ich damals vom Fernseher gesetzt wurde und dann lief Wrestling, John Cena und so weiter. Meine Werte habe ich auch durch ihn, also durch seinen Charakter und also viele meiner Werte. Und deswegen finde ich den Hinstellen sehr flach. Also der hat stark angefangen, aber jetzt ist er so im Nichts. Es ist so, ja, okay, er ist hier. Und jetzt Da gibt's nichts weiter, das finde ich sehr schade. So, da gibt's nichts weiter, sagt Samo. Und zwar sieht er das Ganze auch eher zwiegespalten, da er vom John Cena-Charakter auch dessen Werte für seine eigene Kindheit übernommen hat. Ist ja auch mal interessant, oder? Hinten raus findet er den Heel-Turn dann auch dementsprechend flach. Daniel, auch hier haben wir wieder jemanden, der das eher negativ sieht. Was denkst du, warum das so ist? Bitte schön. Ja, es geht ja alles relativ in dieselbe Richtung. Stark angefangen, stark nachgelassen. Und ich kann mir vorstellen, wenn jemand wirklich damit groß wird, weil ich habe ja vorhin auch schon in der Einleitung gesagt, oder du hast es ja gesagt, dass ich ja auch schon die gesamte Karriere verfolgt habe. Es ist aber bei mir so, ich war ja schon jugendlich, als ich dann das erste Mal John Cena gesehen habe. Anders als dann da. Ich kann mir natürlich dann vorstellen, dass man dann natürlich nochmal mit einem ganz anderen Gesichtspunkt rangeht und sich sagt, so, das ist mein Held im Wrestling, mein Mainstar. Und dann natürlich zu sehen, die Gegebenheiten, dass man am Anfang halt diesen Turn hat, dann diese starke Promo und dann sich das vielleicht so ein bisschen anfühlt, jetzt ist John Cena Heel, nur weil er Heel ist, da kann ich ihn verstehen, aber wie ich schon gesagt habe, ich bin da ja auch, bin ja eher positiv dem Ganzen entgegen, weil mich hat es ja wieder vom Fernseher gezogen und zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit WWE schauen lassen, aber ich kann den Samu da absolut verstehen, dass das so empfindet. Vielen lieben Dank. Daniel, Tobi, wollen wir es einfach nochmal 1:1 so weiterleiten? Was denkst du, warum viele das eher so negativ sehen? Bitteschön. Ja, ich denke einfach, die Tiefe, die ein John Cena in seinen Promos generell hatte, John Cena konnte am Mikrofon Leute zerstören, der konnte quasi die das gesamte Publikum auf sich ziehen und andere Leute ziemlich klein werden lassen am Mikrofon. Das konnte er als Face super, wunderbar, teilweise zu gut, sodass echt andere Leute darunter gelitten haben. Und jetzt als Heel, wo er das machen sollte, wo es seine Aufgabe wäre, Leute klein zu reden, schafft er das nicht mehr. Oder macht er das nicht mehr, weil ich glaube schon, dass er das noch schaffen würde. Weil gerade das ist ja so seine Stärke, immer gewesen. Und dadurch, dass sowas nicht geschieht, bin ich ganz Samos Meinung, dass das enttäuschend ist, dass es das ein bisschen flach ist. Und wirklich nur dieses, was vorhin schon mal hieß, dieser Angry Dad. Dieses, er guckt ja, das fand ich auch sehr gut. Ja. Ja, er guckt grimmig, er schimpft ein bisschen über die Zuschauer, aber da fehlt die Tiefe, die er sonst hatte. Das ist halt leider sehr enttäuschend. Ja, das mit dem Angry Dad, das gab es doch, glaube ich, mal bei Simpsons oder was. Da gab es doch auch das, mal irgendwie so eine. Ja. Also wir können ja festhalten, er war als Face, als Babyface ein besserer Heel als Heel. Ja, so, das ist verrückt, oder? Ja. Was ich aber interessant finde, was ich vielleicht jetzt gerade noch so anmerken kann, dass er Kleinigkeiten dann doch geändert hat. Zum Beispiel, er hat immer den Kameramann gegrüßt, macht er nicht mehr. Er hat immer sein, ich sag mal, sein Schlabberlätzchen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, wo dann Hustle, Loyalty, Respect drauf stand, beziehungsweise jetzt immer Last Time is Now, genauso wie den Titel, das trägt er jetzt immer nach hinten. Achso, Kleinigkeiten sind, die fallen natürlich auf, womit das vielleicht nochmal ein bisschen untermauern möchte, dass er Heel ist, aber das reicht halt alles nicht. Ja, das mit dem Titel nach hinten tragen und so, das sind so Dinge, ich glaube, die hat er damals 2004 als US-Champ auch schon gebracht, wo er dann auch mehr in dem Hip-Hop-Genre unterwegs war. Jetzt erinnert eigentlich nur noch die Dreiviertelhose ein bisschen daran, die aber auch eigentlich nicht weit genug dafür ist. und seine Kappe. Ja, aber da hast du recht, das sind so Kleinigkeiten. Ich fand das bei der Pressekonferenz ganz, ganz lustig, wie er da sagte, ja, das ist, wie war der genaue Wortlaut? Das ist eine ziemlich blöde Frage, irgendwie so weiter und dann ja bitte zur nächsten Frage. Also ich habe den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr, aber das war auf jeden Fall Gold, das fand ich super. Ja, das ist Clickbait, bitte nächste Frage. Das ist Clickbait-Frage, das ist unprofessionell, bitte die nächste Frage, yes. Sowas in die Richtung war's. Das hat er ja dann mit jedem Journalisten wiederholt. Ja, stimmt. Das war auf jeden Fall schon ziemlich stark. Und damit wir nicht auch was wiederholen, würde ich sagen, machen wir einfach weiter im Programm und kommen zur nächsten Sprachnachricht. Und diese ist von Pascal, der damit auch recht herzlich gegrüßt ist. Und Pascal hat Folgendes zu sagen. Bitteschön. Servus miteinander, der Pascal hier. Also für mich persönlich ist der Cena Heel Turn bis dato eine absolute Enttäuschung. Heels sind meiner Meinung nach dazu da, um Abneigung beim Fan hervorzurufen oder sogar noch mehr. Und wenn ich an den aktuellen John Cena Heel denke, ruft er bei mir gar nichts hervor. Und das ist besonders in dem Hinblick schade, dass ich ein absoluter Anti-Cody-Fan bin, falls man das so nennen kann, und mir für das WrestleMania-Match und Build-Up sehr viel erhofft habe, dass er mich auf seine Seite holt oder wie auch immer. Wurde bitter enttäuscht, was das Ganze betrifft. Und ja, jetzt bin ich eigentlich nur gespannt darauf, wie er seine Matches, seine Titelmatches in Zukunft gewinnen wird und wie sie es am Schluss hinbekommen, ihn zum Abschluss wieder zum Faceturn zu lassen. Liebe Grüße aus dem schönen Frankenland. Vielen Dank. Ja, und die Grüße natürlich auch zurück aus dem Nicht-Frankenland. So, auch Pascal hat keine lobenden Worte für den bisherigen Cena-Run übrig. Dabei hatte er, so interpretiere ich das jetzt mal, schon etwas Hoffnung, auf seine Seite gezogen werden zu können, weil er auch für Cody nichts übrig hat. Das fand ich jetzt schon sehr gut. Tobi, selbst als Anti-Cody-Fan konnte Cena hier nicht überzeugen. Was sagt uns das? Bitteschön. Ja, ich glaube, Pascal mag einfach diese richtig großen Babyfaces nicht. Und was ich verstehen kann, die sind ja oft, also sowohl Cena in seiner Prime als auch Cody Rhodes sind jetzt eher auf Kinder oder jüngere Menschen ausgerichtet, die Zielgruppe, der Charakter. Und dass man dann hofft, dass ein John Cena, der einem in der Jugend oder zumindest früher begleitet hat, als Heel, der er nun endlich mal wieder geworden ist, von seiner Seite ziehen kann, verstehe ich total. Das hatte ich auch gehofft, für mich persönlich. Und sie es eh nicht erschafft, es momentan nicht so, wie ich es mir erhofft hätte. Aus Gründen, die wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben. Ja, das ist dann das Problem an der gesamten Sache, dass, was wir auch schon mal hatten, vielleicht die Erwartungen viel zu hoch gesetzt waren, vor allem auch nach diesem spektakulären Heel-Turn, der wirklich durch alle Medien ging, wie ich schon mal gesagt habe. Danach konnte es eigentlich nur noch schlechter werden. Egal, wie gut oder schlecht es jetzt wirklich ist. Ja, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich kann da auch nachher noch mal was zu sagen. Daniel, was hast du denn zu den Ausführungen von Pascal zu sagen und oder auch gerne zu ergänzen? Bitteschön. Ich möchte Pascal erstmal zustimmen und sagen, dass ich auch Cody Rhodes echt langweilig finde. Sehr gut. Also, sehr schöne Meinung hier. Ja, wie ich schon vorher sagte, die Erwartungshaltung und besonders nach dem Heel-Turn sind ja nochmal nach oben geschraubt worden. Und diese Erwartungshaltung natürlich immer aufrecht zu erhalten, ist natürlich auch super schwierig. Die Erwartungshaltung natürlich auch auf dem Level zu halten, wo es angefangen ist, ist natürlich super schwierig. Und ich denke, das ist auch schon fast unmöglich, diese Erwartungshaltung. Und Cena, mit seinen eher langweiligen Promos momentan, hilft ja auch nicht gerade, dass die Erwartungshaltung oben bleiben. Und so kann ich auch seine Enttäuschung verstehen. Nur, die Frage ist, und die habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, das hat er auch gesagt, die ich mir auch stelle, wie schaffen sie es, ihn wieder face to turn? Also wir sind da ja relativ ähnlich unterwegs, sage ich mal, alle bisher. Aber wie gesagt, ich glaube, was ich für mich ausgemacht habe, was es so ein bisschen Moment bei vielen zur Enttäuschung führt, ist, dass die Erwartungshaltung einfach viel, viel zu groß war. Wie bei vielen Dingen, wo man mit einer riesen Erwartungshaltung rangeht. Vielen lieben Dank. Daniel, ich sag mal so, wenn wir jetzt mal einen NWO-Vergleich bringen wollen und wir müssten ihn ja schon theoretisch zumindest mal ein Stück gut. Damals, das war 96, ne, 95 war es, ne? 96, Bash at the Beach, 96. Wo Hogan geturnt ist, das war, glaube ich, ein Tag-Team-Match mit Randy Savage und er ist dann hinterher geturnt und hat sich als der dritte Mann rausgestellt. So, das war natürlich auch mega. So vom Impact her, von der reinen Sache her, war das wahrscheinlich noch ein Ticken schärfer und ein Zacken besser, sage ich mal, aber da hat man es ja auch irgendwie geschafft, trotz, naja gut, Erwartungshaltung, da war es auch, Hogan war ja auch 20 Jahre lang davor immer das Gesicht der Company und das Face und so, und wo ist denn da der Unterschied? Also wo? Der Unterschied ist der, dass nie jemand in all den Jahren einen Heel-Turn von Hogan gefordert hat. Es gab nie die Erwartung an einen Hulk Hogan, dass er Heel-Turnt. Keiner wusste, wie sehr er einen Heel-Turn von Hogan lieben würde, nicht bevor es wirklich passiert ist. Und die Wrestling-Landschaft, also alles, was danach passiert ist, Attitude Era, Ruthless Aggression, alles, was danach kam, baut ja in dem Sinne auf diese Änderung im Wrestling 1996 auf. Es war ja bis dahin, die 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, waren ja. Und dort liefen irgendwelche Klempner rum. So dort liefen Cartoon-Charaktere und so weiter. Genau. So, und diese Pop-Culture, dass sich diese Pop-Culture geändert hat, das war ja ein viel, viel größerer Impact auf das, was danach gekommen ist, als das, was jetzt passiert ist. Auch basierend auf dessen, weil der Heel-Turn ja quasi basierend dann immer im Vergleich natürlich gezogen mit dem von Hulk Hogan damals, aber das sind einfach zwei Dinge, die man überhaupt nicht miteinander vergleichen kann, weil einfach auch dieses. Hogan wurde zwar ausgebuht teilweise, lag aber auch daran, dass er von der WWE zur WCW gewechselt war und die WCW mehr im Süden von den USA unterwegs war und dort war Hogan halt der Guy aus New York und jemand, der von der großen WWE kam. Und allein deswegen wurde er schon ausgebuht. Und die Leute wussten erst mal, wie krass das ist, was überhaupt gerade passiert ist, als Hogan erstmal geturnt ist. Und deswegen ist es halt schon ein Unterschied, wie ich finde, wenn man jetzt Cena und Hogan vergleicht. Einfach auch, weil sich die Zeit so sehr stark verändert hat im Vergleich zu damals 1996 und davor. Na gut, den Punkt, den möchte ich dir an der Stelle dann geben. Nichtsdestotrotz, was Tobi eben so schön angesprochen hat, er hat als Face super Promos gehalten, Leute in Promos praktisch runtergemacht, mehr oder weniger. Und jetzt als Heel kommt einfach nur so ein 0815, Entschuldigung, lapidares Zeug. Denkt ihr denn, das ist jetzt mal eine Frage von mir, dass Cena da in dem kreativen Bereich mit seinen Promos etc., dass er da freie Hand hat oder dass er doch wieder viel nach Script gehen muss? Ich meine, er ist immerhin 25 Jahre dabei. Da könnte man ja erwarten, dass er theoretisch machen könnte, was er denn möchte. Was sagt ihr dazu? Tobi, vielleicht zuerst, bitteschön. Ja, ich finde das eine schwierige Frage, weil ja, einerseits, wenn Cena wirklich selbst die Kontrolle darüber hat, was er in den Promos sagen kann, wie er das gestaltet, oder zumindest zu einem großen Teil die Kontrolle darüber hat, dann frage ich mich, was er damit bezweckt. Ja, genau. Das ist halt die Frage, weswegen ich die Frage gestellt habe. Richtig. Ja, weil wenn er so viel besser kann, ja, sein Charakter ist, er möchte Wrestling zerstören und die Fans bekommen gar nichts mehr. Aber das bewegt uns ja auch nicht dazu, ihn einzuschalten. Oder viele bewegt es eher dazu, wieder abzuschalten mit seinem Charakter, wie er momentan ist, weil er halt einfach enttäuscht und die Erwartungshaltung nicht annähernd erfüllen kann. Ja, wie jetzt? Dass er sie nicht vollkommen erfüllen kann. Das war vollkommen klar, aber wie jetzt die genauen Quoten sind innerhalb der Segmente oder so, das habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht am Schirm. Das wäre ganz. Das ist auch mehr so ein Ding, was ich so höre oder was ich so denke. Ich kann es jetzt auch nicht genau mit Zahlen belegen. Hätten wir einen Jens dabei, der könnte das bestimmt sofort 0815 zack aus der Hüfte geschossen. Sehr wahrscheinlich, ja. Das hätte er wahrscheinlich gerade noch offen. Nee, aber ich denke schon. Normalerweise ist Cena jemand, der zum Einschalten bewegt. Und wie bei Daniel. Daniel bewegt auch zum Einschalten. das war ja, eigentlich auch, aber es war eher gemeint, dass er zum Beispiel Daniel bewegt hat zum Einschalten, jetzt zum WrestleMania rum. Ja. Und viele von denen werden doch enttäuscht wieder abschalten, weil sie sich denken, das ist doch nicht der Cena, den ich in meiner Jugend oder früher so gerne mochte. Das ist ein Temu-John Cena, wenn man so möchte. Temu-John Cena. Sehr gut. Das ist wirklich sehr. Als würde er kein Effort da reinstecken, keine Anstrengung, wenn er das wirklich selbst Kontrolle darüber hat. Oder aber, das ist genau der Charakter, also es ist er ja, aber da kommt noch irgendwas hinten raus, was das Ganze dann vielleicht zumindest so ein bisschen wieder erklärt oder aufwertet, was uns aber jetzt diese Zeit leider echt lang und langweilig erscheinen lässt. Daniel, wie siehst du es? Ich stelle mir die Frage, hat er noch die Leidenschaft, die er vor 5 oder vor 10 Jahren hatte fürs Wrestling? Und würde ich das so sehen, wie er im Moment seine Promos gestaltet und wie seine Auftritte sind, würde ich sagen, nein, hat er nicht mehr. Ich glaube auch, er hatte in den 2010er Jahren unter der alten Führung mehr Kontrolle über seinen Charakter, würde ich jetzt mal behaupten, so einfach in den blauen Dunst hinein, ohne es wirklich zu wissen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat so ein bisschen Leidenschaft verloren, ein bisschen Leidenschaft eingebüßt, was natürlich auch klar ist. Er ist ja auch längere Zeit raus gewesen, hat jetzt auch neue Ziele, hat jetzt neue Passion dann mit Hollywood und dem Ganzen, was da drumherum passiert. Und es ist die Frage, ist es halt noch das, was er wirklich machen will? Und die andere Sache, und da würde ich mich Tobi anschließen. Es kann natürlich sein, dass noch irgendwas Riesiges passiert, was total überraschend ist, was das Ganze nochmal auf ein neues Level hebt. Aber können wir natürlich im Moment nicht sagen, können wir im Moment nicht sehen. Und ja, er hat mich zum Einschalten bewogen, aber es ist dann halt auch, bei mir hat sich auch so ein bisschen über die Zeit etwas Resignation eingeschlichen, als ich das dann alles gesehen habe. Und ich muss halt mal schauen, ob jetzt die, so wie er weitermacht, ob das noch dafür reicht, dass ich weiterschaue. Im Moment schaue ich noch, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich werde es mir noch ein bisschen anschauen und naja, vielleicht kommt ja noch der Riesenknall, auf den wir alle warten und dann stehen wir alle hinter da und kratzen uns den Kopf und sagen, okay, wir lagen alle falsch. Was für eine krasse Wendung. Echt. Wir lagen ich würde dazu gerne noch kurz was sagen, ja, wenn ich darf. Bitte. Gerade wenn er diese Passion für das Wrestling nicht mehr hat, aber jetzt für die Schauspielerei, dann müsste er am Mikrofon und seine Darstellung als Charakter müsste ja mindestens genauso gut sein wie früher, weil er halt dann diesen Aspekt damit einspielen kann. Mhm. Und dass er im Ring nicht mehr so stark ist wie vor 10 Jahren, das war uns allen klar. Aber gerade diesen Aspekt, den schauspielerischen Aspekt, den müsste er dann noch deutlich mehr hervorheben. Auch um gegebenenfalls zukünftig Leute zu generieren, die seine Filme schauen. Na gut, ich finde den schauspielerischen Aspekt, den hat er schon gut bei dem Turn an und für sich mit eingebracht. Ne? Also dieser Blick, ich glaube kaum, dass er den vor 10, 15 Jahren so schön hätte bringen können, wenn er da nicht schon im Filmbereich unterwegs gewesen wäre, tatsächlich. So, in diesem Sinne würde ich aber dann sagen, dass wir weiter im Text machen und kommen zur nächsten Sprachnachricht. Und diese ist von André, der damit selbstverständlich auch gegrüßt ist. Bitteschön. Ja, John Cena's Heel-Turn. Für mich war der Heel-Turn bei der Chamber richtig genial. War richtig gut umgesetzt. Die Ernüchterung folgte dann in den Wochen danach, weil seine Begründung war für mich ehrlich gesagt nicht plausibel, war groß, auf Deutsch gesagt, sogar für den Arsch. Dass er es dann alleine bringen musste, war dann noch ernüchternder, weil für mich hat das Ganze, dadurch, dass man es bei der Chamber mit The Rock gemacht hat und danach Rock einfach gefehlt hat, war einfach für den Arsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal gucken, was in Zukunft noch kommt, was uns da erwarten wird. Vielleicht wird es doch noch richtig, richtig, richtig großartig oder es bleibt weiterhin ernüchternd in meinen Augen. Also ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt. Vielen lieben Dank, André. Ja, André reiht sich hier in eine Reihe mit so vielen anderen Usern und auch uns irgendwo ein. Mhm. Ne? Und er findet es halt auch schade, dass Cena das letztendlich alleine bringen musste, nachdem doch alles so schön mit The Rock angefangen hat. Das ist auch mal ein interessanter Punkt, den es gilt zu besprechen. Daniel, du wärst dann damit an der Reihe. Und zwar liegt es wirklich daran, dass der Turn erst kam und man dachte, okay, das gibt jetzt hier was mit The Rock und so weiter und alles. Und letztendlich hat er dann da alleine da gestanden. Könnte das da irgendwo in die Karten gespielt haben? Bitteschön. Also erstmal vorweg, seine Begründung finde ich jetzt nicht die schlechteste. Er wurde über Jahre ausgebuht, er hat alles dafür gemacht und er wurde nicht zugejubelt, er hat immer den Good Guy gespielt. Kann ich nachvollziehen. Wie die Umsetzung war, das sei mal dahingestellt. Aber diese Geschichte mit The Rock ist tatsächlich auch etwas, was mich persönlich wirklich an der ganzen Sache stört, weil man hat es groß aufgebaut mit The Rock, man hat auch erwartet, es war ja auch darum diese Geschichte gesponnen, dass Cody kommt und Cody seine Seele verkauft und The Rock quasi so als Godfather da steht und dann hätte man gedacht, okay, Cody macht's nicht, aber John Cena macht es und The Rock spielt da natürlich auch noch mit rein als irgendeine Godfather-Figur und dann war er plötzlich weg und man hat nichts mehr von ihm gesehen und das fand ich halt auch wirklich in der Geschichte, weil es ja wirklich ein großer Part war, um das ganze Ding ins Rollen zu bringen, dann wirklich auch echt schwach, dass es dann plötzlich so unterm Tisch gefallen lassen wurde, dass er weg war. So, und das finde ich auch schwach, dass da auch keine Erklärung kam, dass der jetzt auch nicht mal irgendwie noch so ein bisschen Cameo in der Story hatte. So. Ja, gar nichts, und, ne? Als wäre es genau. Nie passiert praktisch, ne? Richtig, und das finde ich einfach auch schwach. Da stimme ich André zu. Finde ich schwach. Er sagt ja auch nochmal, das, was wir vorhin schon gesagt haben, vielleicht kommt da ja nochmal irgendwie ein großer Knall, wer weiß. Aber Stand jetzt ist es dann doch sehr schwach, dass da nichts mehr kam. Vielen lieben Dank, Daniel. Tobi, dann an dich auch dieselbe Frage. War das vielleicht der entscheidende Moment oder ein entscheidender Moment? Ob es der Moment gewesen sein muss, sei ja mal dahingestellt. Aber könnte das wirklich dazu geführt haben, dass das jetzt alles so ist, wie es momentan ist? Hätten wir vielleicht viel mehr Action gesehen, viel mehr Wendungen, viel mehr Möglichkeiten, wenn ein The Rock von vornherein, wie man das auch dachte, also ich zumindest, bei dem Heel-Turn irgendwie in die ganze Sache mit involviert geblieben wäre, denn ursprünglich involviert war er ja. Meiner Meinung nach hat das ja dann auch schon den Stellenwert von Cena gezeigt, nämlich dass ein The Rock da eben drüber steht und ein Cena dann praktisch seine Seele verkauft. Naja, nichtsdestotrotz, Tobi, wie siehst du das? Könnte das sein oder nicht? Oder beides? Bitteschön. Also spielt auf jeden Fall mit hinein, und dass The Rock noch über John Cena steht in der WWE. In allen Belangen. Das ist gar keine Frage. Und das ist ein großes Problem, was auch das Kreativteam in der WWE hat, weil wenn The Rock auftreten möchte, tritt er auf. Da kann ihn niemand oder wird ihn niemand dran hindern, weil er Einschaltquoten bringt. Problem ist, es ist für das Kreativteam oft sehr unberechenbar. Tritt er auf, tritt er nicht auf. Es war ja lange auch die Rede, ob er gegen Cody Rhodes bei Mania antritt. Also selber The Rock. Und dann findet es doch nicht statt und dann hörst du hier was, da was, und ich denke mal, das Kreativteam wird ja genauso schwimmen, und dann hast du dann Salat, du kannst dich auf nichts verlassen, und das musst du ja, wenn du langfristig planst, auf jeden Fall können. Das hat ja schon fast Vince-Vibes, oder? Also ich meine, wenn du als Kreativteam nicht weißt, was übermorgen ist, oder ob er kommt oder ob er nicht kommt, oder ob er sagt, komm, ich tritt selber jetzt nochmal auf, oder ich halte Promo, oder ich bin da, oder mein Flugzeug hat Verspätung, oder ich kann nicht, oder was weiß ich. Ne? Und dann kommt im Nachhinein ein Interview von The Rock, das quasi sagt, er ist ja nur aufgetreten, damit Tickets für, ich glaube, für den Elimination Chamber noch verkauft werden. Da wurde er nur angekündigt, genau mit dieser Cody verkauft deine Seele. Weil er hinterher sagt, wie weit das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Wo er entweder sagt, ja, eigentlich bin ich nur aufgetreten, um Tickets zu verkaufen. Die Ticketsverkäufe waren zu gering. Und dann schwächst du ja alles. Dann trittst du ja Triple H vors Bein, dann trittst du ja allen vors Bein und sagst, ja, ihr macht das alle nicht richtig. Ich muss kommen, um hier Ticketverkäufe anzukurbeln. Das war jetzt auch nicht der Knüller. Das hat dem Ganzen auch nicht geholfen. Daniel. Und vor allem dieses dann überhaupt nicht auftauchen, nie wieder gefühlt in dieser gesamten Storyline bis jetzt. Und auch nie wieder irgendein Wort darüber, was wir vorhin schon sagten. Das macht das Ganze nicht spannender und es enttäuscht, weil man ja dann doch damit rechnet, dass ein The Rock, der auch bei den Fans mindestens genauso hoch angesehen wird wie ein John Cena, erwartet wird und die sich auf ihn freuen. Daniel, wolltest du noch was ergänzen? Ja, ich stimme Tobi zu. Und außerdem, man hat ja natürlich auch noch, was man ja nicht auch vergessen darf, ist die gemeinsame Geschichte von Cena und The Rock. Dadurch, dass sie diese beiden Main Events gegeneinander hatten. Once in a Lifetime und Twice in a Lifetime. Das spielt ja auch nochmal mit hinein. Und ich stimme Tobi dazu. The Rock, der verfolgt halt seit Jahren seine eigene Agenda. Und ist in meinen Augen überhaupt kein Teamplayer mehr. Und vielleicht war es auch nie, aber, und ja, auf der anderen Seite ist The Rock natürlich der größte Mainstream-Star, den WWE an der Hand hat. The Rock werden mehr Leute kennen als John Cena. Dadurch einfach, dass er in so vielen Filmen war und auch in Hollywood so eine feste Größe geworden ist. Ich glaube, der hat auch, by the way, die meisten Instagram-Follower weltweit, kann das sein? Ja, ihm auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne. Und ja, ist aber schade, dass er da halt wirklich, er war da, er hat... war der größtmögliche Gottvater in der Storyline und dann war er plötzlich weg. Und das ist halt, wie ich schon vorhin sagte, schwach und schade. Also könnte man das so zusammenfassen, dass man sagen kann, The Rock hätte ein Segen sein können, wenn man das denn vernünftig aufgezogen hätte. Denn eine Story, wie du gerade erwähnt hast, zwischen Cena und Rock gab es ja auch schon, ich glaube, was war das denn, 27 und 28 oder so, ne? Und da hätte man ja ein richtig dickes Brett bringen können mit Longtime-Storytelling, theoretisch, wenn man nicht von vornherein gewusst hätte, ja Leute, ich mache nur noch ein Jahr. Also das ist für mich auch immer noch so ein Aspekt, der tatsächlich viel ja irgendwo, ich sag mal, kaputt macht. Du kannst ja nicht erwarten, dass man vielleicht jetzt hier längerfristig noch irgendwas aufbaut, weil ja nicht damit zu rechnen ist, dass Cena selbst längerfristig überhaupt noch da ist, weil er immer wieder sagt, hier, letzte Zeit ist jetzt und so. Oder denkst du, am Ende werden wir alle gefloppt? Hm? Denkst du, das könnte eine richtig schöne Verarsche sein? Du meinst so als großes Finale? Ja, ja, Rock. Genau. Wäre theoretisch möglich. Allerdings finde ich, Stand jetzt, wie ich schon sagte, wir können leider nicht in die Zukunft schauen, sondern wir sehen nur das Hier und Jetzt. Bei dem Stellenwert, den er am Anfang von dieser Storyline hatte, wo er wirklich der Kickstarter war dieser ganzen Geschichte, hätte er einfach noch wenigstens ein, zwei Auftritte haben müssen. So, mehr will ich ja gar nicht. Und dann hätte er natürlich Long-Term Storytelling, sagen wir mal, dahingestellt, wo es hingeführt hätte. Aber er hätte auf jeden Fall, um das Ganze noch ein bisschen besser zu erklären, um das Ganze noch sinnvoller zu machen, hätte er wenigstens noch ein, zwei Mal auftreten müssen und dann hätte es vielleicht alles noch mehr Sinn ergeben. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, kann natürlich auch sein, dass am Ende das große Finale gegen The Rock ist. Wer weiß. Ich fand Tobis Aspekt eben auch ziemlich interessant, wo er gesagt hat, ja, wer weiß, ne, das Kreativteam, wenn The Rock gerade mal kommt, dann ist er da und was weiß ich. Also wenn du da wirklich, ich sag mal, aller Wins in seinen besten Zeiten da irgendwie relativ gut, das wird jetzt keine eine, zwei Stunden vor der Show sein, gehe ich mal von aus, hoffe ich mal. Bei Vince war es ja teilweise sogar noch in der Show. Ja, ja. Genau, genau, noch in der Show. Ach, heißt jetzt doch nicht mehr SmackDown, ist jetzt Velocity. Nein, Spaß. Und ja, das ist dann halt schwierig, wenn du jemanden hast, der eigentlich für dein Produkt da ist und das mit unterstützt und supportet, aber auch nur, ja, so ein bisschen einfach, also wirklich was gemacht hat er ja nicht. Ja, ja gut, ich meine, er muss ja auch verstehen, dass das vielleicht, wenn er sich so verhält, natürlich auch schädigend fürs Produkt ist und auch schädigend für die Marke. Und er hält ja auch große Anteile an der Marke. Also wäre es ja auch in seinem Sinne zu sagen, das Ding läuft. Und ich sehe zu, dass die Story läuft, weil ich verdiene im Endeffekt ja eine Unmengen Geld mit der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall. Und wenn man dann bedenkt, dass er an Bord sitzt, dann kann man sich an der Stelle vielleicht doch nochmal ein bisschen genauer Gedanken machen. So, meine Lieben, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, ist aber auch gut so. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Ausflug in die Schweiz, denn dort lebt Conny, die an der Stelle natürlich auch recht herzlich gegrüßt ist. Und Conny hat Folgendes zu sagen. Bitteschön. Und schon guten Abend und ein lieber Gruß aus der schönen Schweiz. Also, ich bin sehr enttäuscht von John Cena. Der Grund ist, warum hat er seine Seele verkauft und ist zum Held geturnt. Ich finde es einfach sehr schade, weil er ist ein Top-Wrestler von meinen Augen aus. Ich weiß gar nicht, was ihm dazu gebracht hat, dass er so geworden ist. Und ich bin maßlos enttäuscht von ihm. Und ich finde es auch sehr traurig, wie er die Fans auch so runtermacht, weil das haben sie nicht verdient. Sie waren jahrelang auf John Cenas Seite, egal was war. Aber ich finde es einfach schade, dass er das gemacht hat. Und der Titel hat er nicht verdient, von meinen Augen aus. Vielen lieben Dank, Conny. Bei Conny bin ich mir gerade tatsächlich gar nicht mal so ganz sicher, ob das jetzt aus dem Kayfabe heraus ist oder nicht. Das kann dann jeder gerne für sich entscheiden, wie er möchte. Sie ist jedenfalls nicht nur vom Heel-Turn selbst enttäuscht, sondern vielmehr über die Tatsache, dass er überhaupt geturnt ist und seine Seele verkauft hat. Das ist jetzt mal ein ganz neuer Ansatz, den wir so auch noch nicht hatten. Also von wegen, ich hätte ihn gar nicht erst gern Heel gehabt. So habe ich das interpretiert. Tobi, interpretierst du das auch so? Und wenn ja, was sagst du denn dazu? Hättest du ihn vielleicht doch lieber Face gesehen? Bitteschön. Ja, also erstmal, zu Beginn war ich auch erst so, ich hätte ihn vielleicht gar nicht heel geturnt, weil aufgrund der ganzen Tatsache, dass wir wissen, Ende des Jahres ist Cena weg. Wir haben nur noch eine Handvoll Auftritte. Ich glaube, wir sind jetzt 26 oder 25 noch. Entschuldigung. Also wir wissen, es sind jetzt noch 26, 25 Auftritte. Das macht das Ganze, wie wir vorhin schon mal sagten, sehr limitiert. Und dann hätte man wirklich eher so eine Abschiedsrunde machen können. Hier bin ich, hier bin ich nochmal. Ich zeige mich nochmal allen Fans. Wäre vielleicht für viele Fans schöner gewesen. Allerdings tut Cena jetzt etwas, was ihm vorher nie gelungen ist. Er kriegt so ziemlich alle Fans dazu, ihn zu hassen auf irgendeine Art und Weise. Entweder durch den Kayfabe heraus oder weil sie ihn wirklich nicht mögen. Und als Face hat er nie geschafft, dass ihn alle mögen. Da gab es ja viele, die sagten, Cena sucks und so. Und jetzt greift er das auf. Ja, deshalb finde ich das ein zweischneidiges Schwert. Ich denke, an sich ist es ganz schön, ihn als Heel mal zu sehen. Oder wäre es ganz schön, wenn der One noch ein bisschen tiefgehender wäre. Aber ich verstehe, wo Conny herkommt, was Conny meint, wie sie das meint. Ja, das kann sie da verstehen. So rum möchte ich das sagen. Ja, alles klar. Vielen lieben Dank, Tobi. Daniel, um es mal anders zu formulieren, denkst du, es wäre besser gewesen, wenn Cena Face geblieben wäre? Bitteschön. Nein. Nein. Kurze Antwort, nein, weil ich habe dir gesagt, ich bin ja überhaupt erst dabei, weil ich jetzt dadurch seinen Heel-Turn wieder WWE schaue oder jetzt sehr limitiert, aber immerhin mehr als sonst. Und ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn Cena einfach Babyface geblieben wäre. Das wäre auch sehr fad gewesen, das wäre halt auch nichts Besonderes gewesen, nichts, was in Erinnerung geblieben wäre. Ich glaube, er hat uns ja erstmal dazu gebracht, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen und dass wir darüber diskutieren, ob der Heel-Turn gut oder schlecht ist. Ich glaube, er bewegt dadurch schon mehr Leute, über ihn zu reden, als er das machen würde, wenn er einfach Babyface gewesen wäre. Dann wäre er halt ja einfach so eine gerade straighte Abschiedstour gemacht, wäre dann nochmal auch zum Titel gekommen. Das wäre so oder so passiert, davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube schon, dass es, auch wenn es jetzt gerade im Moment langweilig ist und bei den ganzen Begründungen, die wir gehört haben, die ja auch alle angemessen sind, die wir auch selber genannt haben, glaube ich schon, dass es im Endeffekt mehr bringt, dass er jetzt Heel ist, weil viel mehr Leute darüber reden, als wenn er einfach nur Babyface geblieben wäre. Die Rolle, die er sonst die Jahre gespielt hat. Und, was ich vorhin schon sagte, dieses ganze Heel-Ding und jetzt als Heel zu wresteln, liegt ihm im etwas höheren Alter besser, denke ich, als wenn er jetzt dann auch als Babyface wresteln müsste. Alles klar. Vielen lieben Dank, Daniel, auch für deine Ausführungen. Und da es in der Schweiz ja bekanntlich so schön ist, würde ich sagen, bleiben wir einfach da und wechseln einfach zu unserem geschätzten Kollegen The Underground, der an dieser Stelle natürlich auch recht herzlich gegrüßt ist. Bitteschön. War John Cenas Heel-Turn enttäuschend? Definitiv nicht. War er aber genial? Jein. Er hat Bass kreiert und er war überraschend. Das kann man ihm geben. Und die Promos, die Cena gehalten hat, die waren stark. Er ist so ziemlich auf das eingegangen, was ich von einem Heel Cena gerne gesehen hätte. Problem ist, die Fehde mit Cody war zu lasch. 3 oder 4 Promoduelle, 2 Crossroads, das war es. Da hätte mehr kommen können, wenn ich zum Beispiel an Rock gegen Rhodes letztes Jahr denke, wie das Intensität hatte. Das fehlt mir hier. Und auch wenn die Promos von Cena gut sind, da muss irgendwie noch mehr kommen, dass ich dann sage, doch, der war genial. Also aktuell keines von beiden. Vielen lieben Dank, The Underground. Bei Underground waren sowohl Pros als auch Kontras drin, weswegen er sagt, dass es weder genial noch enttäuschend ist. Er ist natürlich auch schon auf vieles eingegangen, was wir eben auch gesagt haben. Dennoch möchte ich das Wort an Daniel geben und fragen, was du denn zu den Ausführungen von Underground gegebenenfalls noch zu ergänzen hast oder ob man da einfach weiter ins gleiche Horn bläst oder gibt es da noch etwas zu ergänzen? Bitteschön. Da kann ich tatsächlich nichts ergänzen, außer zu sagen, dass er das wirklich sehr gut beschrieben hat. Das fasst ja zum, im größten Teil das zusammen, was wir jetzt hier besprechen. Und auch die anderen Stimmen, die wir gehört haben und auch unsere Stimmen. Also ich kann ihn da wieder, ich kann da weder widersprechen noch ihm voll zustimmen. Also er passt das eigentlich sehr gut ab, muss ich sagen. Ja, alles klar. Kurz und schmerzlos. Tobi, was hast du denn noch zu dem zu sagen, was unser Kollege da von sich gegeben hat? Bitteschön. Ich möchte einmal auf den Punkt eingehen, dass er sagt, die Promos seien gut gewesen. Die Promos sind an sich vielleicht gut gewesen. Problem ist, wenn du dieselbe Promo mehr oder weniger genauso immer und immer wieder erzählst, und es ist ja immer mehr John Cena gegen die Fans als John Cena gegen seinen Gegner, dann wird es halt langweilig. Das Problem hat in irgendeiner Folge, ich glaube, Roman Reigns schon mal aufgegriffen, mit der Metapher wie Missionarstellung jede Nacht. daran musste ich denken, wo ich mir im Vorfeld so Gedanken gemacht habe, was in diesem Podcast rankommen könnte oder was man hier sagen könnte, und es ist halt immer und immer dieselbe Leier, die John Cena abzieht. Da kann die Promo noch so gut sein, höre ich sie mir 5 Wochen hintereinander an, ist sie halt irgendwann langweilig. Also hier im Podcast kannst du grundsätzlich alles sagen, wir sind nicht PG. Alright, ja, dann vielen lieben Dank. Dann würde ich sagen, machen wir einfach fix weiter mit unserer nächsten Sprachnachricht. Und diese ist von Anita, die damit natürlich auch recht herzlich gegrüßt ist. Bitteschön. So, und zwar, ich melde mich nochmal. Oh. Also ich finde den Cena Heel Turn an sich gut. Das ist mal was Neues, vor allem jetzt, ne, in seinem letzten Wrestling-Jahr quasi. Finde ich das schon ganz gut, diesen Heel-Turn, weil ich glaube, auf den hat wirklich auch jeder mal gewartet, dass auch mal was Spannendes passiert, weil es ist sonst wirklich immer wieder dieselbe Kassette. Ich muss nur sagen, die Storyline mit Cody, die hat ja gut angefangen, unerwartet, Schock, ist da aber super abgeschwächt. Das Match bei WrestleMania war nicht gut, meiner Meinung nach, also war okay. Das Ende war aber wirklich nicht so. Also da habe ich mir auch wieder gedacht, die hätten The Rock rauskommen lassen können. Ich glaube, das war jetzt kein richtiges Deutsch. Egal, auf jeden Fall, die hätten anstatt halt Travis Scott hätte The Rock rauskommen können. Das hätte ein bisschen noch mal mehr Feuer entfacht, meiner Meinung nach. Die hätten ihn allgemein mehr in die Storylines einbinden können. Ja, also ich kann nur sagen, bis jetzt ist es eine Enttäuschung, aber ich bin zuversichtlich und hoffe, es wird noch irgendwie was Gutes draus gemacht. Alright, vielen lieben Dank. Auch Anita sagt, dass es stark begonnen hat, aber das Match mit Cody auch der letzte Husten war. Auch sie erwähnte The Rock und dass sie von dessen Nicht-Erscheinen ziemlich enttäuscht war. Ist aber zuversichtlich, dass das noch besser wird. So, jetzt muss man dazu sagen, dass die Sprachnachrichten vor dem Backlash-Pay-Per-View eingesendet wurden. Denkt ihr, Anita wäre mit dem Match gegen Randy Orton zufriedener gewesen, als sie es bei dem Match mit Cody war? Tobi, bitteschön. Ja, also mir geht's genauso. Ich fand das Match jetzt bei Backlash auch besser als das WrestleMania-Match, was halt schon enttäuschend war für ein WrestleMania-Main-Event. Wieder hier, klar, Cena ist mittlerweile durch sein Alter limitiert im Ring und dadurch, dass ihm halt auch einfach die Praxis fehlte in den letzten Jahren. Aber auch hier hätte ich mir mehr erwünscht. Und vielleicht auch großes Kino wie letztes Jahr im Main Event, weil das kannst du ja immer noch durchziehen und dann kannst du immer noch Chaos drumherum verursachen und dann Cena gewinnen lassen. Auch durch Eingriff von, sei es Travis Scott, wenn es unbedingt sein muss, ein The Rock, wenn er gekommen wäre und keine Ahnung, wer noch dabei gewesen wäre. Aber das hätte man meiner Meinung nach insgesamt vielleicht ein bisschen schöner gestalten können oder interessanter. Der Rest sind immer Punkte, die wir gerade auch schon die letzte Dreiviertelstunde oder Stunde durchkauen. Wo ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen muss. Auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank, Tobi. Daniel, ich würde es auch nochmal so weiterleiten an dich, würde aber gern auch nochmal ergänzen, dass man jetzt hier auch wieder gehört hat, dass die Geschichte rund um The Rock einfach ein Faktor ist oder war, was wahrscheinlich das alles ein bisschen beeinflusst hat, ne? Das stimmt, und ich brauche da jetzt auch keine große Ausführung mehr zu machen, weil, wie Tobi schon sagte, es ist alles relativ deckungsgleich. Ich fand das Match bei Backlash auch besser. Ich meine, Ordner und Cena, die haben natürlich auch nochmal ein ganz anderes Verständnis zusammen im Ring. Wie oft standen die sich gegenüber? Die kennen sich natürlich auch schon seit 20 Jahren, 25 Jahren. Ja. Die sind ja ähnlich lange bei WWE und zur gleichen Zeit angefangen. Der Rest ist halt dann auch deckungsgleich mit dem, was wir ja schon vorher gesagt haben. Auf jeden Fall, ja, weil einfach die allgemeine Enttäuschung dann doch überwiegt. Was ich noch anführen würde, wäre, weil Tobi gerade sagte, man hätte das natürlich noch interessanter gestalten können. Man hätte natürlich auch nochmal Menschen, Wrestler, wie auch immer, aus seiner Vergangenheit, wie man zum Beispiel im letzten Jahr, wenn man da schon Eingriffe hat, dann kann man natürlich auch nochmal, Stichwort Kurt Angle, der ist ja zur Verfügung, was weiß ich, wer dann hätte noch eingreifen können. Ja, das wäre mega gewesen, oder? Ja, genau das meinte ich auch. Genau das, dass man Kurt Angle, Rivalen aus der Vergangenheit, von mir aus auch da einen Randy Orton hätte eingreifen lassen können. Mhm. Dann hätte man auch noch ein Backlash-Match irgendwie aufbauen können, weiter oder schon früher aufbauen können. Auf jeden Fall. Meine Lieben, dann kommen wir nun zur letzten Sprachnachricht des Abends. Für diesen Mann bedarf es hier im Wrestling Quartett eigentlich keine Vorstellung, weil er schon so oft als mein Talkpartner hier mit dabei war. Liebe geht an unseren El Brando, bitteschön. Sprachnachricht, du kriegst eine Sprachnachricht. Eigentlich ist zum Thema John Cena alles gesagt, aber mich würde eigentlich interessieren, wie steht ihr eigentlich dazu? Auch du, Rodek, oder Tobi, oder ich weiß nicht, wer noch mit dabei ist. Und meine ganz ehrliche Meinung, das würde mich jetzt einfach mal interessieren, weil wir haben jetzt schon viel gehört und ich gehe einfach mal davon aus, dass das die letzte Sprachnachricht sein wird, die du abspielst. Wie steht ihr zum Heel-Turn von John Cena? Ich persönlich finde, es hat sich die letzten 10 Jahre angedeutet irgendwie und es wurde auch Zeit. Und es gibt nichts Erfrischenderes als ein Heel-Cena. Liebe Grüße und bis bald. Ja, vielen Dank, Brando. Brando dreht den Spieß einfach um und fragt uns, wie wir genau zum Heel-Turn bzw. Heel-Cena stehen. Er selbst findet es ziemlich erfrischend und ist der Meinung, dass sich schon die letzten 10 Jahre irgendwie angedeutet hat. Ich würde sagen, wir machen jetzt daraus eine offene Runde, die ich dann einfach mal anfangen würde. Und fange ich mal an. Also ich fand den Heel-Turn auch nicht schlecht. Ich fand auch cool, dass er eben nicht sein Theme und die Klamotten geändert hat. Gefällt mir eigentlich alles ziemlich gut. Allerdings sehe ich das Problem, wie ich das auch eben schon mal erwähnt habe, in der Zeit bzw. in seinem Alter. Leider war es ja zu Vince-Zeiten noch undenkbar, dass Cena überhaupt Heel-Turnt. Deswegen denke ich, vor 10, 12 Jahren hätte das wahrscheinlich noch mehr Impact gehabt, als es das heute gehabt hätte. Dass die Matchqualität von Cena-Matches auch nicht mehr Bombe wird, sollte auch eben klar sein. Und ein Face-Turn in ein paar Monaten, ganz ehrlich, nee, also das wird mir auch nicht gefallen. Dann lass ihn lieber als Champion abtreten und erklär den Titel danach für vakant. Das wäre meiner Meinung nach dann noch die beste Option. Wie gesagt, man weiß, nach dem Jahr ist vorbei. Man geht oder viele gehen davon aus, dass nach diesem Jahr oder innerhalb dieses Jahres dann noch ein Face-Turn kommen wird. Nur mal angenommen, es käme wirklich ein Face-Turn dieses Jahr. Ja, was wäre das denn für ein Schrott, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Was bringt dir das, wenn du im Februar anfängst, einen riesigen Heel-Turn zu vollziehen, der leider relativ schnell an Impact verloren hat, weil ein Dwayne Johnson, der eigentlich dabei sein sollte, was ja extra noch so groß aufgezogen wurde, er mit seiner Geste und Cena reagiert dann, dann letztendlich nicht mehr mit dabei ist und er dann jetzt irgendwie 7 Monate, sag ich jetzt einfach mal, als Heat unterwegs sein kann, dann so klassische Matches bekommt, wie jetzt bei Backlash gegen Randy Orton. Das war ja auch an... Also, ne, Orton hat ja sowieso eine ziemliche lahme Pace und ich glaube, das Match ging irgendwie 27 Minuten. Ja, man konnte sich's, also ich bin jetzt auch nicht so, ich mag den Orton-Stil jetzt nicht so, er ist safe, das ist alles klar, ist alles schön, aber es ist dennoch sehr langsam. Gutes Spiel den beiden jetzt dementsprechend in die Karten, die sind ja auch gleich alt. Ich glaube, Cena ist 78 geboren und Orton ist 80 geboren, das heißt, der eine ist 45, der andere ist 47 oder wird, das genaue Geburtsdatum weiß ich jetzt nicht, also sind das auch nicht mehr die Jüngsten, aber nochmal, also dass du das limitierst auf diese Zeit, das finde ich insofern schwierig, als dass ja alle davon ausgehen, dass er wieder zum Face turnt. Und das macht es dann für mich, oder würde es für mich, wieder so ein bisschen ad absurdum führen. Denn warum sollte man das machen? Wenn, selbst wenn du jetzt sagst, ja okay, ich baue damit einen Star auf, ja, einen Bron Breakker beispielsweise, ist der einzige, der mir da einfällt, um ehrlich zu sein. Aber dann müsste man auch einen Bron Breakker innerhalb dieser Zeit so weit nach vorne bringen, als dass er da schon funktionieren würde. Man hat ihm jetzt den Intercontinental-Titel abgenommen. Okay, das ist gut. Er wäre theoretisch jetzt bereit. Aber wie habe ich mir das vorzustellen? Wie würde das noch weitergehen? Oder aber, worst case, so wie alle damals dachten, ja, wenn die Streak vom Undertaker mal reißt, dann doch bestimmt irgendjemanden, gegen irgendjemanden, um ihn dann overzubringen, und so weiter, ja, und es war, wie Daniel eben gesagt hat, Brock Lesnar, und ja, das ist so meine Meinung, also generell finde ich es gut, ich hätte es früher noch besser gefunden, aber unter Vince undenkbar, weil Merch-Verkäufe und so weiter und Make-A-Wish war John Cena ja auch immer die Nummer 1 im Wünsche erfüllen und so weiter, da war das ja nicht vorstellbar, dass man da dann einen Heel-Cena hat. Und ja, also ich bin gespannt, was da jetzt noch kommen könnte, weil viele User in den Sprachnachrichten haben ja auch gesagt, ja, ich bin mal gespannt, vielleicht passiert hinten raus noch was. Ja, aber was denn? Das große Was? Was könnte da potenziell passieren? Und da sehe ich im Moment mal irgendwie noch gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich hätte es vor 10-12 Jahren besser gefunden. Ungefähr ja, so 2012, 2013, 2011 hatte John Cena gegen CM Punk das schöne 5-Star Money in the Bank Match um den Titel. So um die 2 Titel, glaube ich, waren sogar zwischenzeitlich mal. Und danach hätte man es schön bringen können, finde ich. So, jetzt, Brando, wenn du das hörst, ich habe mich genug dazu geäußert. Dann Daniel, jetzt kannst du mal zusammenfassen, alles frei raushauen, alles, was dir auf der Szene brennt. Bitteschön. Weißt du, was nicht an Impact verliert? Bitte? Ich sagte, weißt du, was nicht an Impact verliert? Was denn? TNA. Ja, das... Ich habe auch mal an so ein schönes Wortspiel nachgedacht, aber ja, sehr gut. Also der lag jetzt vom leeren Tor, den muss ich einfach bringen. Ja, kein Problem. Ich möchte mich für diesen flachen Witz entschuldigen. Nein, brauchst du nicht. Okay, dann bin ich beruhigt. Ein Gedanke, den du gerade geäußert hast, der spielt bei mir auch immer wieder im Kopf rum. Und das ist nicht a little too late ist, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich finde es gut, dass er jetzt als Heel unterwegs ist. Aber ich denke, noch mehr Impact wäre es gewesen und noch interessanter wäre es gewesen, wenn das wirklich in der Hochzeit gewesen wäre, wo er wirklich Fulltime-Wrestler war. Wie du es gerade schon sagtest, so um 2011 bis 2013 rum. Wobei wahrscheinlich damals wirklich undenkbar, obwohl man jetzt sieht, dass er immer noch einer der Top-Merchandise-Seller ist. Aber natürlich spielte dann auch noch diese Make-A-Wish-Geschichte damit rein. Und ja, im Endeffekt, mein Fazit ist dann doch mehr positiv als negativ. Mich hat es dazu bewegt, mir WWE anzuschauen. Ich finde zum ersten Mal wirklich John Cena wieder etwas interessanter, allein durch den Heel-Turn. Was dann daraus geworden ist, ist dann etwas schade, weil es dann sehr abgeflacht ist und nicht die Pace beibehalten konnte, die es am Anfang hatte oder wo es mit gestartet ist. Es war ein wirklich verheißungsvoller Start und man hat gedacht, okay, das wird jetzt eine zweite NWO-Era, aber es ist es leider nicht geworden. Es ist dann leider sehr abgeflacht, alleine durch die teilweise flachen Promos. Was ich gut fand, war das Match gegen Randy Orton. Ich war halt aber auch mehr aus dem Grund, weil Randy Orton dabei war und ich immer mehr der Randy Orton-Guy war, statt der John Cena-Guy, weil ich diesen psychopathischen Bösewicht immer interessanter finde als diesen Super-Good-Guy. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich einfach nichts mit Cody anfangen kann, zum Beispiel. Aber im Endeffekt würde ich es dann doch noch positiv sehen. Kommt natürlich jetzt auch stark darauf an, was passiert jetzt in den nächsten Monaten. Und wo ich dir auch zustimmen will, würde es natürlich die Frage, wie schafft man, und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass ein Faceturn kommen wird, aber ich frage mich, wie man ihn jetzt aufgebaut hat, als diesen verbitterten, angepisst bösen, wie wir schon gesagt haben, Angry Dad. Die Frage, wie man das dann wieder rumbekommt, dass es dann so wirklich sein sollte, wenn er wirklich faceturnt, weil wo er diese plötzlich diese Erkenntnis herbekommt. Ja, eben. Und das ist halt für mich auch, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Läuft gut. Das ist für mich dann aber auch eben der von mir angesprochene Zeitfaktor. Du könntest es ja schon machen, wenn du jetzt nicht auf Ende des Jahres limitiert wärst. Das könnte schon gehen, indem du halt einen langsamen Wandel wieder, was weiß ich, irgendwas mit den Fans und ach, keine Ahnung, irgendwas kann man sich da bestimmt einfallen lassen, aber doch nicht, wenn es halt nur bis Ende Dezember geht, oder? Na, absolut. Und das ist ja das, was Tobi auch vorhin sagt, da sind ja vielleicht nur noch 26 Auftritte oder so. Also man hat ja wirklich nur noch limitiert Zeit, da was zu machen. Und ja, ich hoffe, die bringen es als Ziel zu Ende. Und dann ist es gut. Und dann kommt er irgendwann zur Hall of Fame als Face zurück oder so. Aber ich hoffe, sie bringen es als Ziel zu Ende. Und ich hoffe nicht, dass er hinterher einfach Face turnt, um einfach wieder Face zu sein. Das würde das Ganze auch ad absurdum führen, was jetzt die Monate vorher passiert ist. Daher denke ich und hoffe, dass es als Heel zu Ende geht, wie man nachher den Titel an jemanden gibt. Ich glaube nicht, dass es an jemanden Jungen gibt, weil ich kann mir auch Bron Breakker da nicht vorstellen, weil er ist ja jetzt auch gerade in der Storyline mit Seth Rollins und Paul Heyman. Da sehe ich jetzt nicht, dass man ihn dann in der Kürze der Zeit da noch zum Contender aufbauen kann. Ich denke, der Titel wird an jemanden Etablierten gehen. Mein Favorite Pick ist da CM Punk, ganz klar. Weil ich denke, da gibt es einfach auch diese Geschichte und man hört ja Gerüchte teilweise, dass es da ja auch nochmal das Match geben soll. Und ich denke, das würde natürlich auch nochmal Karten für WWE verkaufen, wenn Cena nochmal gegen CM Punk antritt. Und ja, aber wie gesagt, am Ende denke ich, es ist noch positiv. Es gibt natürlich einige Einschränkungen, die wir auch genannt haben, aber im Endeffekt hat es mich dazu bewegt, WWE zu schauen und das nehme ich erstmal als positiven Faktor. Ja, vielen lieben Dank für deine tolle Ausführung. Ich wollte gerade noch kurz ergänzen, was auch toll wäre. Wie man es machen könnte, ist, er ist die ganze Zeit als Heel unterwegs und dann so am letzten Tag sagt er, nee, ich habe euch nur verarscht, eigentlich bin ich doch ganz gut, macht's gut. Ne? Das wäre überspitzt, das formuliert, was ich meinte mit, ich hoffe, man lässt ihn nicht ganz am Ende einfach nur zum Face turnen, damit er wieder Face ist, um Face zu sein. Ja. Okay, Tobi, bitte, deine zusammengefasste Meinung darüber, über alles, hau einen raus, bitteschön. Also erstmal möchte ich sagen, so fern war Cena gar nicht davon, Heel zu turnen. Ich meine, in einem Interview hat er gesagt, kurz vor Rock Cena 2 oder kurz danach war ursprünglich mein Heel-Turn angedacht. Und es war auch schon soweit alles fertig in Richtung Entrance Music und neue Kleidung. Nur da kam irgendwas dazwischen, was es ja, dann halt doch wieder verhindert hat. Wahrscheinlich die nächste Rechnung vom Stromversorger oder so, keine Ahnung. Ja, insgesamt sehe ich den Cena Heel-Turn auch nach diesen ganzen Meinungen, die ich sehr interessant fand. Und ich möchte jeden Einzelnen dafür nochmal danken, der hier Sprachmemos hingeschickt hat und möchte gleichzeitig Werbung für unsere WhatsApp-Gruppen machen, wo ihr dann einfach erfahrt, wann wir einen neuen Podcast über welche Themen aufnehmen und wo ihr da mitbestimmen könnt. Aber na sicher, das mache ich gleich noch, alles gut. andersrum möchte ich einfach sagen, ich bin immer noch sehr zwiegespalten, weil den Heel-Turn an sich selbst, wie ich es schon ein paar Mal gesagt habe, fand ich sehr gut. Es war überraschend, damit hat keiner gerechnet zu dem Zeitpunkt. Auch wenn ich fand, dass diese Mimik, die Cena dabei hatte, ihn eher aussehen lassen hat wie ein Clown. aber gut, das gehörte vielleicht einfach dazu. Und alles, was nach Belgien kam, war halt einfach eine Wiederholung und das hat mich doch sehr enttäuscht, dadurch, dass wir alle wissen, dass Cena es besser kann, dadurch, dass wir alle wissen, wie gut Cena eigentlich am Mikrofon ist und auch diesen Charakter wahrscheinlich besser könnte verkörpern, wenn er es denn täte. Ich weiß nicht, warum er es nicht tut, das ist die große Frage. Tja, das werden wir vielleicht im Laufe des Jahres noch erfahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit sind wir auch wieder am Ende unserer Ausgabe angekommen. Und wenn ihr vielleicht auch gerne mal dabei sein möchtet, dann kommt doch einfach in unsere WhatsApp-Community, wie Tobi eben schon gesagt hat, unter whatsapp.wrestling-infos.de. Dann seid ihr vielleicht in der nächsten Ausgabe auch mal zu hören. Und wenn ihr euch jetzt gedacht habt, Mensch, was war denn das andere für eine schöne, sexy Stimme? Wenn ihr noch mehr von Daniel hören wollt, habe ich auch noch einen brandheißen Tipp für euch. Unseren Six-Sided-Talk. Dort behandeln Daniel und Thorsten alles, was so bei TNA abgeht. Zusätzlich gibt es natürlich auch Pre- und Reviews von den TNA-Pay-Per-Views. Und sobald ich mal etwas mehr im TNA-Produkt drin bin, dann sicherlich auch mal mit mir. Den Podcast ja. Findet ihr auf unserer Startseite im Board auf YouTube bei Spotify. Und Apple reinhören lohnt sich. Herzliche Einladung und das nächste Mal die Chance nach dem 23.05., weil dann findet der nächste TNA-Event statt und dann wird es mit Sicherheit wieder eine Review geben. Also wenn du bis dahin ins Produkt reinkommst, du bist immer herzlich eingeladen. Alles klar. Vielen lieben Dank. Das werde ich mal im Hinterkopf behalten. Am 25. ist ja dann auch schon wieder, da haben wir jetzt ganz schön viel in nächster Zeit. Ne? Wir haben noch den Double or Nothing Pay-Per-View von AEW. Dann Saturday Night's Main Event steht auch noch vor der Tür und. Aber in diesem Sinne möchte ich mich bei meinen beiden Gästen Tobi und Daniel bedanken und euch gleich mal fragen, wie fandet ihr es denn? Bitteschön. Ich fand es sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch von meiner Seite erstmal vielen Dank für die starke Beteiligung hier und für jede einzelne eingesendete Sprachnachricht. Schön, dass wir dieses Format haben und dass dass unsere Leser und Zuhörer auch interaktiv mitwirken können. Mir gefällt es super gut. Wenn ich nochmal dabei sein darf, bin ich gerne dabei. Und ja, ich bedanke mich bei jedem, der jetzt zuhört und auch hier mitgemacht hat. Vielen lieben Dank. Dem kann ich mich nur anschließen. Also ich fand es auch sehr schön, mal hier dabei sein zu dürfen. Ja, möchte mich nochmal bei den ganzen Zuhörern bedanken. Einmal, seit sie zuhören, andererseits die Memos geschickt haben. Und ich möchte mich auch bei dir, Roderick, bedanken dafür, dass du die Runde hier immer so toll leitest. Und bei Daniel, dass du so ein toller Gesprächspartner warst hier in dem Podcast heute. Und ja, auch ich bin gern nochmal dabei, wenn es sich anbietet und ich dabei sein kann, darf, soll, was auch immer. Mein Dank auch an euch beide. Roderick, vielen Dank für die Moderation und Tobi, dir vielen Dank für das tolle Gespräch. Auch von meiner Seite herzlichen Dank. Vielen lieben Dank. Tschüss.